wir das Leben alleine und zu zweit. Fragen über Fragen und die Antwort ist parat, was ich wohl für dich sein mag. Habe ich schon jemals etwas Schöneres gesehen? Glaub es nicht, glaub es kaum, das ist bestimmt nur ein Traum. Doch manchmal ist dann auch die Angst, dass du alles auch verlieren kannst. Ist das schon vorhersehbar und sagen alle, war doch klar, was du dir davon versprichst. Doch ich weiß, anders geht es nicht. Daran denkt dein Herz zerbricht, daran denk ich jetzt noch nicht. Hey! So geht es weiter und die Tage, die vergehen, und ich sitze weiter vor meinem PC, so fern, so nah, nur gut zu sehen, soll noch mal einer diese Welt verstehen. Und sagen alle, war doch klar, was du dir davon versprichst. Doch ich weiß, anders geht es nicht. Der Tag, an dem dein Herz zerbricht, so daran denk ich jetzt noch nicht. Wenn es etwas gibt, wofür sich zu kämpfen lohnt, dieses seine Wort, oft benutzt, auch ungewohnt, dass du nur deine Träume lebst, das Leben wäre wunderbar, was ich dir noch sagen wollte. Auf Wiedersehen in einem Jahr.